Anarchie! Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz. Jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Es ist mal wieder soweit, eure Lieblingssendung im Querfunk freiem Radio Karlsruhe unter 104,8 MHz, Radio H. Heute ist der 12.09.2021. Wenn heute nicht der 12.09.2021 ist, hört ihr eine Wiederholung. Und Trommelwirbel? Ja, die Menschen, die uns schon seit ein paar Jahren hören, werden heute eine bekannte Stimme hören, die wir lange nicht mehr im Radio hatten. Und wir freuen uns natürlich, dass du wieder dabei bist und hoffentlich öfters mal wieder mit uns Beiträge machst. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch, wieder dabei zu sein. Und leider, was ein bisschen schade ist, du hattest ja was vor. Ja, und zwar wollte ich ein Interview mit Succubus machen, einer Punkband aus dem Stuttgarter Raum. Doch leider hat es zeitlich nicht geklappt. Wir haben es nicht hinbekommen, rechtzeitig das Interview durchzuführen. Allerdings wird es das nächste Mal soweit sein. Und wir hoffen, dass ihr es dann zu hören bekommt. Genau, das wäre super. Nette Leute, die Band. Genau, aber was ist diese Sendung? Diese Sendung werden wir uns so ein bisschen mal mit so klassischen anarchistischen Themen auseinandersetzen, beziehungsweise einem, und zwar sind ja bald am 26. September sind ja Bundestagswahlen und wir werden dort so unsere Gedanken zu der ganzen Geschichte kundtun in Form einer Diskussion. Genau. Und eigentlich als zweites große Thema haben wir eine Kunstaktion, die am Marktplatz stattgefunden hat, begleitet. Genau. Und das sind eigentlich dieses Mal unsere zwei großen Themen. Natürlich werden wir euch mal wieder sagen, was uns besonders wichtig ist im Moment. Da haben wir ein paar Termine ankündigen. Machen euch aber auch noch auf aktuelle Geschehnisse aufmerksam. Viel Spaß bei der Sendung. No! geht's los mit der Rubrik in eigener Sache. Wir haben, wie angekündigt, intern über Wahlen und den Wahlkampf diskutiert. Genau, und danach wird es zwei kleine Berichte zu den Aktionen im Rahmen der Kampagne #ungovernable geben. Genau, das passt auch ziemlich gut zu der Diskussion zur Wahl. Im folgenden Beitrag haben wir schöne Musik für euch ausgesucht. Wir beginnen mit Toxoplasma Asozial. Wunderschönes, uraltes Lied, aber sehr passend, wenn man auch ein bisschen auf den Text hört. Genau. Da steckt schon ein bisschen konsequent drin, was wir, denke ich, auch von diesem System halten, im Groben und Ganzen. Danach gibt es zwei Lieder vom Marc-Uwe Kling eingebaut. Einmal Scheißverein. Das hat er mit dem Herrn Krebs und dem Herrn Fischer aufgenommen. Ist eine Live-Version. Und Wer hat uns verraten? Kommt dann später ein bisschen. Und ganz zum Schluss gab es noch einen Wunsch. Und zwar Wieso Wahlkrampf? Zumindestens schon mal bei der Diskussion. Genau. Und danach die Berichte. Und danach geht's weiter im Programm. Viel Spaß bei der Diskussion. Wir hoffen, dass ihr euch da einige Gedanken dazu mitnehmen könnt. Anders ist als ihre Norm, alles grau strukturiert, amputiert, konzentriert. Lasst auf den der Freiheit will und keinen Urlaub auf Mallorca. Lasst auf den der Regel an und mich dagegen wehrt. Da wir uns die Kühe an, sind wir der letzte Dreck. Der etablierte und kastrierte Asozial. Ihre Welt aus Hondorf, die ist mir zu steril. Und ihre Freiheit ist die Stacheldraht. Pass auf den, der Chaos will und keine Kontrolle durch den Staat. Durchgezählt und nummeriert, abgehört, registriert. Pass auf den, der anders denkt, anders als die Springerpresse. Pass auf den, der Lügen hat und sich dagegen wehrt. Da wir uns nicht fügen, sind wir der letzte Dreck. Der etablierte und kassierte Arme-Kall. Ihre Welt aus Ordnung, die ist mir zu steril. Und ihre Freiheit ist die Stacheldraht. Pass auf den, der anders ist als ihre Norm. Alles grau strukturiert, amputiert, konzentriert. Pass auf den, der Freiheit will und keinen Urlaub auf Mallorca. Pass auf den, der Regel hat und sich dagegen wehrt. So da wir uns nicht fügen, sind wir der letzte Dreck. Wir etablieren und kassieren asozial. Und ihre Welt aus Ordnung, die ist mir zu steril. Und ihre Freiheit ist nicht Stacheldraht. Der Tag der Bundestagswahl rückt näher. Im ganzen Land hängen die bunten Plakate der Parteien, die uns mit einfallslosen Sprüchen zum Gang an die Urne motivieren sollen. Von stumpfem Nationalismus und Rassismus wie bei der AfD, über inhaltsleeres Gerede über Freiheit bei der FDP, Bejubelung des hochgerüsteten Sicherheitsapparats bei der CDU, hin zu grüner Klimaheuchelei oder der Beweihräucherung der Sozialpartnerschaft bei SPD und Linkspartei. Wie es scheint, haben die Parteien wieder einmal für alle von uns was dabei. Dass die Propaganda der bürgerlichen Demokratie aber in den letzten Jahrzehnten bei zunehmend weniger Menschen verfängt, die am Wahlabend lieber zu Hause bleiben, als ihr Kreuzchen zu machen, beschäftigt seit langem die Demokratieforschung der Republik. aber auch abseits des gehobenen moralischen Zeigefingers, der auf die bösen NichtwählerInnen herabsieht, haben allerlei Menschen etwas zum Wählen und Nichtwählen zu sagen. Klar, da gibt es die Linksradikalen, die ihr Heil im Parlamentarismus suchen und uns ebenso wie die VerfechterInnen der bürgerlichen Demokratie von ihren Laternenpfosten auf uns hinabsehen. Und es gibt eben auch die andere Fraktion, die aktiv zum Wahlboykott aufruft, weil man dem System, dem der Bonzen, keine Stimme geben darf. Wir Anarchisten hegen traditionell natürlich einige Sympathien für letztere Positionen. Man denke nur an Emma Goldmans berühmten Spruch: Wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten. Denn natürlich, diese Wahlen werden nichts verändern, weil echte Veränderung nur durch die sozialen Kämpfe von unten kommen kann. Aber gerade weil so viele Anarchistinnen auf der ganzen Welt ausführlich geschildert haben, warum Wählen gehen keine Lösung ist, ist dies kein Text, der zu einem weiteren Wahlboykott aufruft. Er ist stattdessen nur die Einleitung zu einem Text von Cameron, der Teil der US-amerikanischen Black Rose Anarchist Federation ist. Cameron setzt sich in seinem Artikel kritisch mit der üblichen Agitation gegen das Wählen auseinander. Nicht um zum Wählen gehen aufzufordern, sondern um aufzuzeigen, dass es nicht wirklich darauf ankommt, ob wir am Wahlabend zu Hause bleiben oder zur Urne gehen, sondern dass es darauf ankommt, was wir an den restlichen 364 Tagen im Jahr machen. Im Idealfall, nämlich in den sozialen Bewegungen, als Anarchistinnen arbeiten und Gegenmacht aufbauen. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Diskutieren dieser Übersetzung. Wir diskutieren jetzt nicht die Übersetzung des Textes von Cameron bei Radio A. Das war die Anleitung zur Übersetzung. Ihr findet den Text auf der Internetseite von dieplattform.org. Wenn ihr auf September klickt, dann unter dem Slogan "Geh wählen oder lass es bleiben" über die Wahlenthaltung. Und wir diskutieren jetzt bei Radio A ein wenig unsere eigenen Thesen zum Thema. Ja, genau. Und zwar hatten wir letzt, als wir drüber gesprochen haben, was in der Sendung drankommt, und es war ja klar, dass wir uns als Anarchistin nicht diesem wunderschönen Thema Bundestagswahl verschließen können und hatten da so angefangen, erstmal, wir haben halt drüber geredet, was kommt in der Sendung dran, und irgendwie ging dann aber allgemein, weil man ja auch unabhängig von der Radiosendung dann Interesse daran hat, ging es um das Thema Wahlen und inwieweit es sinnvoll sein kann, bestimmte Parteien aus taktischen Gründen zum Beispiel zu unterstützen. Und es heißt ja auch immer, das wird jetzt die Klimawahl und danach wird sich was verändern, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Genau, so hatten wir so eine Diskussion und ich glaube, die war ganz fruchtbar. Und wir haben gemerkt, mal wie so oft, wenn wir diskutieren, eigentlich hätten wir ein Aufnahmegerät laufen lassen können und ihr hättet dann einen sehr interessanten Beitrag. Von daher werden wir das jetzt versuchen, nochmal so ein bisschen für euch nochmal neu zu diskutieren mit ein bisschen Abstand. Ja, ich fand den einleitenden Text ganz spannend, weil die Auseinandersetzung, die wir jetzt auch so ein bisschen führen wollen, sich eben darum dreht, dass es nicht klassischerweise immer zwingend darum geht, sich der Wahl vollständig zu enthalten oder die Wahl zu boykottieren, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich wirklich sehr gut und wichtig, was außerhalb der Wahl passiert. Also für mich ist ein Punkt, wo AnarchistInnen eben ansetzen und auch ja übergreifend in den anarchistischen Strömungen und sozialen Bewegungen weltweit eigentlich immer angesetzt haben. Da können wir uns auch den arabischen Frühling zum Beispiel angucken. Das, worauf die Leute ganz oft einfach keinen Bock mehr haben, ist halt diese Repräsentation durch irgendwelche anderen Leute, die eigentlich überhaupt keinen Plan haben, was die, unter was die betroffenen Menschen einfach tatsächlich leiden. Und ich glaube, die erfolgreichsten sozialen Kämpfe der letzten Jahre oder Jahrzehnte drehten sich auch im Kern oft um diese Unzufriedenheit mit dieser autoritären Bevormundung, die eben sich in dieser Repräsentation ausdrückt von wir können irgendwie, und da ist auch so der größte Schwachsinn für mich begraben, Also keine Ahnung, irgendjemand soll halt in der Lage sein, die Bedürfnisse von 80 Millionen Menschen zu erfassen, während uns das in unserem Alltag ja meistens noch nicht mal in unserer WG gelingt, irgendwie die Bedürfnisse aller Menschen um uns rum so weit zu berücksichtigen, dass es allen irgendwie gut geht. Und diese Art von Repräsentation halte ich halt für total unsinnig. Da würde ich dir grundsätzlich jetzt erstmal recht geben, nur ist es natürlich, wie es auch in dem Text vorkommt, soll ja auch nicht darum gehen, irgendwie einen Boykott auszurufen oder sonst was. Die grundlegende Kritik teile ich auch, nur könnte ich jetzt zu dieser Aussage, Wahlen bringen überhaupt nichts oder machen gar keinen Unterschied, das würde ich dann so auch nicht unterstreichen. Ich würde nur sagen, dass man sich halt keine Illusionen machen sollte, da wir in einem demokratischen System leben, das halt auf einer bestimmten bürgerlichen Ideologie aufgebaut ist und das halt auch verknüpft ist mit Kapitalismus und dieser bürgerlichen Ideologie, die natürlich automatisch Interessen vertritt. Du kannst nicht ausbrechen aus dieser Form von Parlament als Demokratie. Wenn du da ausbrechen würdest, würde das System schon gar nicht mehr funktionieren, beziehungsweise sobald du dich innerhalb dieses Systems begibst, also und dieses Spiel halt auch als Partei mitspielst, musst du die Regeln beachten. Und ich würde das dann so sehen, um mal von nicht nur von Bewegung zu sprechen, sondern auch wenn du dir Parteien anschaust. Wenn wir in Deutschland bleiben, da gibt es für mich zwei Beispiele in den letzten Jahrzehnten, die mit einer bestimmten Oppositionshaltung, also wir wollen erstmal gar nicht mitregieren, die meisten Erfolge hatte und halt auch das meiste umgesetzt hatte. Und das ist auf der einen Seite die Bündnis 90 Die Grünen zu ihren Anfangszeiten, was jetzt schon wieder, jetzt wollen sie mitspielen und machen das Ganze kapitalistische Scheißspiel mit und nationalistische zum Teil. Und auf der anderen Seite, was man halt auch nicht vergessen darf, wieso ist denn die AfD am Anfang so stark geworden? Weil sie nämlich auch ganz klar radikal, in Anführungsstrichen radikal Opposition machen wollte, also die gar nicht mitspielen wollten. Und das ist gerade der Punkt, aber halt auch, ich habe jetzt auch zwei bestimmte Strömungen herausgegriffen und je nachdem, wo ich dann einen Sinn in diese Wahlen sehen könnte, ist es, dass jetzt zumindest in einem gewissen Punkt Bevölkerungsgruppen bestimmt innerhalb des Bestehenden natürlich das Leben verbessern kann oder halt auch verschlechtern kann, wo es zum Teil um das Leben geht. Und wir sprechen hier jetzt nur in Deutschland, in anderen Staaten kann das sein, je nachdem, wer gewählt wird, dass es wirklich um Leben und Tod geht. Auch in Deutschland oder Europa macht es sogar einen Sinn, da was hier beschlossen wird, unter Umständen das Leben von geflüchteten Menschen kostet. Also sprich, dadurch, dass es halt einfach immer schwieriger wird, überhaupt unbeschadet nach Europa reinzukommen. Irgendwie. Natürlich ist das nicht die Lösung des Problems. Und wenn, und das ist ja dann meine These oder meine Meinung zu dem Thema, wäre es einfach eine Illusion, die reale Lösung der Probleme dem Parlamentarismus zu überlassen. Also vorab grundsätzlich teile ich in Ansätzen schon, was jetzt auch gesagt wurde. Ich habe nur gerade jetzt in der aktuellen Situation ein Problem. Es ist alles sehr theoretisch und wie gesagt grundsätzlich richtig. Ich sehe nur halt gerade in der aktuellen Situation wirklich eine akute Dringlichkeit, die uns eigentlich nicht den Luxus erlaubt, sehr mit vieler theoretischer und also mit theoretischer Überlegung voranzukommen. Und zwar wurde ja am Anfang schon gesagt, es wird gerne als Klimawahl tituliert. Und das Problem dabei ist, es ist tatsächlich nichts Geringeres als das, weil wir haben tatsächlich eine derart desolate Situation, dass wir eigentlich nicht noch eine Legislaturperiode Zeit hätten, Bullshit zu ertragen, sondern es muss jetzt klimatechnisch was passieren und zwar massiv etwas. Die andere schlechte Nachricht dabei ist, keine der hiesigen Parteien macht auch nur annähernd was in dem Parteiprogramm, was wirklich ausreichen würde. Dementsprechend ist es, was wir jetzt betreiben können, und da ist wiederum jetzt in diesem Fall für mich der Gang zur Wahl doch sehr wichtig, halt eine maximale Schadensbegrenzung, würde ich es jetzt nennen, indem wir wenigstens ja irgendwie versuchen, die Parteien zu pushen, die auch nur ansatzweise irgendwie in eine Richtung gehen, die wirklich das Klima schützen könnte. natürlich verbunden mit einer konsequenten, und da sind wir im Alltag gefragt, Kritik des Parlamentarismus an sich und einem Aufbauen einer starken, auch radikalen Linken abseits des parlamentaristischen Alltags. So dass wir vielleicht am Ende eine Win-Win-Situation machen. So vielleicht, wenn Rot-Rot-Grün als Beispiel an die Macht kommen sollte, haben wir zwei Optionen. Entweder sie verkacken es, dann könnten wir das nutzen, um zu sagen, ja hier, Parlamentarismus ist sowieso Schwachsinn. Und ja, wenn sie es wieder erwarten, packen könnten, dann haben wir halt auch immerhin noch einen sauberen Planeten. Also ist es in dem Fall jetzt einfach die Dringlichkeit geschuldet, vielleicht die ein oder andere, das ein oder andere Prinzip über Bord zu werfen, beziehungsweise nicht über Bord zu werfen, aber zumindest für einen Moment. Michael wollte in den Club richtig tanzen gehen, doch erstmal musste er 3 Stunden Schlange stehen. Und am Ende der Schlange rief der Türsteher kalt: Du nicht, du bist zwar geil, aber zu alt. Und dann hörte man Michael vor der Dorfdisco schreien: Was ist das hier überhaupt für ein Scheißverein, Scheißverein, so ein Scheißverein, Scheißverein, so ein Scheißverein. Julius ging spazieren und traf ne Nazi-Gruppe. Er tickte total aus und vermöbelte die Truppe. Schon lag der Erste mit dem Gesicht im Schmutz, da riefen die anderen: Halt, wir sind vom Verfassungsschutz. Und dann hörte man Julius durch die Straßen schreien: Was ist denn das hier überhaupt für ein Scheißverein? Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Boris ist ein Mann, der ist zum Bleiben verdammt, darf die Stadt nicht verlassen, Befehl vom Arbeitsamt. Boris fragt warum und erhält folgende Erklärung: Wer arbeitslos ist, ist frei nur auf Bewährung. Und dann hörte man Boris durch das Arbeitsamt schreien: Wer uns verraten, Sozialdemokraten! Wer uns verraten, wer uns verkauft? Wer uns verraten, Sozialdemokraten! Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft! Diese Häufung kann doch kein Zufall sein. Hier und da und überall ein Scheißverein. Bin ich paranoid? Versteht ihr, was ich meine? Ich glaub, wir leben im Land der Scheißvereine. Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Jetzt alle Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Noch lauter Scheißverein, so ein Scheißverein. Scheißverein, so ein Scheißverein. Julia! Ja, waren für mich jetzt gerade zwei schon mal ganz interessante Punkte dabei, nämlich das eine Thema, der eine Punkt, dass quasi Parteien, die in der Opposition waren, dann Jahre später sich ihre politische Strategie oder die Forderungen, die sie in der Opposition gestellt haben, umgesetzt wurden teilweise und wir zum Beispiel zum Thema Klima durch die Forderungen von Bündnis 90 Die Grünen in der Opposition heute durchaus Veränderungen sehen zur damaligen Zeit. Und dann eben die zweite These, dass man eben Parteien, die eher den Klimaschutz im Programm haben, pusht, um da eine Schadensbegrenzung zu betreiben, finde ich aus der realen politischen Situation zwei super interessante Punkte, weil wir haben einfach eine realpolitische Situation, die so aussieht, dass Bündnis 90 Die Grünen zusammen mit der SPD zuletzt in Bundesregierungsverantwortung Hartz IV eingeführt hat und die Agenda 2110 durchgesetzt, die außerdem zum Klimawandel durch Privatisierung extrem viel beigetragen hat. Und gleichzeitig haben wir die CDU, die die Wehrpflicht abgeschafft hat, die den Kohleausstieg überhaupt gemacht hat. Also der Zeitpunkt ist natürlich falsch gewählt und es ist scheiße, aber sie haben es überhaupt gemacht. Und die nach Fukushima den Atomausstieg beschlossen haben. Natürlich haben das andere gefordert, aber das klassische demokratische Spiel, parlamentarische Spiel wäre eben, natürlich lassen sich Forderungen der Opposition in eigener Regierungsverantwortung viel leichter umsetzen, weil die Widerstände aus der Opposition gering sind und sich so viel leichter Mehrheiten schaffen lassen. Das ist ein bisschen Parlamentarismus theoretisch, ja. Aber es ist viel leichter, die Forderung der Opposition umzusetzen, wenn man es irgendwie hinkriegt, in der eigenen Partei eine gewisse Mehrheit zu schaffen. Und es ist viel, viel schwerer, quasi eigene Forderungen, die die Opposition nicht will, umzusetzen, weil man damit keine Mehrheiten hinkriegt. Also es ist ganz, also keine Ahnung, das ist mal die Beobachtung aus den letzten Jahren. Das heißt, diese These, dass es sinnvoll, dass es was bringen könnte, zum Beispiel die Grünen zu pushen, lässt sich also in meinen Augen, in der Erkenntnis der letzten 20 Jahre, realdeutsche, ist länger als 20 Jahre, wir schon 2020, 90er Jahre grün-rot, überhaupt nicht belegen. Das ist eine Theorie, die sich nicht belegen lässt. Ich glaube, dass jede Partei sich irgendwie dem Klimawandel stellen wird und muss, aber ich glaube auf der anderen Seite auch, dass, oder bin mir sehr sicher, dass eben Demokratie eine sehr gute Sache sein kann, auch mit Repräsentanten, gewählten Leuten und so, das kann ganz gut sein, dass aber eine Demokratie, also auf jeden Fall besser als Feudalismus oder Faschismus, ganz klar, wesentlich mehr Beteiligung, mehr Freiheit und so, mehr Liberalität, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt zum Feudalismus, trotz alledem eine Demokratie, die grundkapitalistisch ist, also die als allererstes Mal, und das ist eben der Kern der repräsentativen verfassten Demokratie, das Privateigentum an eine der allerersten Stellen als Grundlage garantiert, wird eben sich immer an diesem Privateigentum orientieren müssen. Und das bedeutet, dass Deutschland ohne die Autoindustrie scheiß auf Klimawandel, wenn die keine Lösung finden, die Regierung und diese, also ganz klar, ich meine, bis zu radikalen Linken, die sich jetzt auf die Straße stellen und ein Recht auf Arbeit schaffen, machen wir uns doch, fordern, machen wir doch keine Witze. Also ich meine, das ist, fuck, es geht um Arbeitsplätze wie immer. Es geht um Arbeitsplätze und es geht darum, das Kapital nicht zu verkrämen, weil es sonst abwandert in den Wald, das scheue Reh. Und es ist immer das gleiche Spiel. Und es ist scheißegal in meinen Augen, ob die Grünen da regieren, ob die SPD da regiert. Die wollen vielleicht noch ein bisschen länger Kohle, weil die wollen natürlich ihr Wahlvolk in der Gegend nicht verlieren. Aber es geht um nichts anderes. Es geht in meinen Augen um überhaupt nichts anderes. Und ein radikaler Wandel fürs Klima wird durch eine Bundestagswahl niemals erreicht werden können. Gerade bei deiner Abschlussthese würde ich dir auch ganz klar zustimmen. Nur wäre ich jetzt in, ich stimme dir bei vielen zu, was du gesagt hast, sehe ich genauso, nur würde ich halt dieses, nochmal auf diese Veränderungen, was können bei Wahlen verändert werden oder wie kann das auch reelle Wirkungen auf die Bevölkerung haben, zum Teil sogar global gesehen oder überregional gesehen, nicht nur in Deutschland oder jetzt in einem Bundesland oder wie auch immer, dass ich dann nochmal einhaken muss und sagen muss, dass das schon je nachdem, welche Partei ich wähle, schon oder welche Partei an der Regierung ist oder sonst wie, aber wie gesagt, du kannst da schon ganz klar die Lebensumstände von bestimmten Menschen entweder verbessern oder verschlechtern. Ich meine, auf der anderen Seite kann, was für deine These spricht, so die AfD hat auch am meisten Erfolg gehabt, so in ihrer radikalen Oppositionshaltung, so dass sie die CDU, CSU vor sich hergetrieben haben, denen im Endeffekt denen ihre Forderungen zum Teil umgesetzt haben. Und es ist ja sogar so einem Trottel wie Gauland so gut aufgefallen, dass es geht, dass er sogar sagen konnte. Ja, genau. Konnte sogar als Strategie genau. nehmen, weil es einfach... Und so weiter und so fort. Trotzdem würde ich dabei bleiben, okay, dass es je nachdem, auch wenn wir nicht nur in unserer nationalen Demokratie, also wir leben ja in Deutschland, die deutsche Demokratie ansehen, dieses System, wie es funktioniert, kann ich auch woanders hingehen, wo diese reellen Auswirkungen von der Wahl noch viel, viel stärker sein können, würde ich trotzdem so sehen. Das Problem ist nur, was ich gerade sehe, so dann muss man sich halt auch das linke bzw. linksliberale oder linksradikale Spektrum anschauen oder auch zum Teil Anarchistinnen und Anarchisten, wie viel Illusion in linke Parteien gesteckt wird, also dass so diese Auseinandersetzung, also eine reelle Befassung im Parlamentarismus mit unserem System gar nicht mehr passiert, sondern es wird gesehen, ah, das geht mir noch am nächsten ran und oh ja, bei der anarchistischen oder radikalen Linken, da gibt es ja keine Chance, da passiert ja gerade gar nichts und dass da so eine Hoffnung und Illusion reingesetzt wird, was man, ja, vielleicht sollte man da nicht so tief reingehen, aber wenn man jetzt gerade mal in Karlsruhe schaut, wie viel, also dass im Endeffekt die außerparlamentarische radikale Linke eigentlich fast nur noch Wahlwerbung betreibt. Also das muss man, vielleicht sollte man das so nicht sagen, vielleicht ist das auch schädlich, aber das muss man halt mal auch sehen, wie viel Illusion da drin steckt und nicht mit so einem bestimmten kritischen Umgang mit den Möglichkeiten, die der Parlamentarismus uns halt auch lässt. Also diese Beschränktheit für eine wirkliche Veränderung ist den meisten Leuten halt nicht bewusst. Okay, ich habe da jetzt auch noch ein paar Dinge, an die ich ansetzen möchte. Zunächst einmal, ich fand diesen Oppositionsgedanken von dir jetzt erstmal interessant. Sie haben nur die Befürchtung, dass das so ein bisschen halt da natürlich aus einer Wahrnehmungssache ist. Zum einen, gerade wenn man so denkt, so als Beispiel fallen dann ein, so Sachen wie Fukushima ein, die Durchsetzung der Homo-Ehe, der Ausstieg aus der Kohle, nur das ist jetzt letztendlich nicht nur die Forderung der Opposition zum einen, sondern vielmehr halt auch, dass wir einfach jetzt 16 Jahre lang die gleichen Parteien letztendlich an der Regierung hatten, so minimale Änderungen der Koalitionspartner, aber die Grundregierung war eigentlich dieselbe, nämlich CDU, CSU und dementsprechend natürlich mussten sie zwangsweise irgendwann auch oppositionelle Forderungen durchsetzen. Nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass es umso einfacher ist, die oppositionellen Forderungen als eigene Partei durchzusetzen, weil wenn wir angucken, was die CDU, CSU noch so alles beschlossen hat, diverse Verschärfungen des Asylpakete, Verstärkung des Sicherheitsapparates und das konnten die einfach durchboxen, ohne großen nennenswerten Widerstand befürchten zu müssen, weil sie einfach die Mehrheiten hatten, ist es doch, glaube ich, einfacher als regierende Parteien die eigenen Interessen durchzuführen. So, das war der eine Punkt. Nichtsdestotrotz, beziehungsweise der zweite Punkt, der sich dem auch anschließt, gerade so Ausstieg aus der Kohle war jetzt nicht ein Pleasure für die Grünen von der CDU, CSU, sondern vielmehr ein Druck, der von außen gekommen ist. In dem Fall Fridays for Future. Atomausstieg war der Druck, der von hier den Struggles im Wendland plus Fukushima verursacht wurde, also letztendlich von Druck, der von außen auf das Parlament gebracht wurde. Und deswegen, da komme ich wieder zu dem Punkt, dass wir als radikale Linke jetzt zeitgleich mit der neuen Regierung einen Druck aufbauen müssen. Und zwar noch massiver Fridays for Future auf die Straße gehen, auch wenn die Grünen jetzt an der Macht sind. Damit ist es halt nicht vorbei oder Macht sein sollten, sondern noch mehr auf die Straße gehen, noch radikaler auf die Straße gehen, unter Umständen Aktionen des zivilen Ungehorsams noch weiter ausbreiten müssen und ja, wirklich deutlich machen müssen, so es ist so die Zeit des Kapitalozems, den Ausdruck von Harald Lesch finde ich da ziemlich gut, die muss vorbei sein, die darf nicht weitergehen. Und ja, dementsprechend müssen wir zurück irgendwie auf die Straße kommen. Wir müssen irgendwie wieder uns verfestigen jetzt nach Corona-Lähmung, nach insgesamt Lähmung der letzten 20 Jahre, Desillusionierung. Danke, durch der letzten 20 Jahre, durch den Neoliberalismus, wir müssen uns da irgendwie von lösen und fragen jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Da gibt es bestimmt schlaue Köpfe, die da noch keine Antwort gefunden haben, aber ja, irgendwie gibt es ja doch immer wieder plötzlich Gruppen, die aufploppen aus dem Nichts und Schüler auf die Straße bringen, die ja eigentlich so unpolitisch sein sollten. Es gibt da so einen Spruch von den alten Kommunisten, mit dem die 1918 ihre falschen Freunde disten. Natürlich haben wir heute eine andere politische Lage und trotzdem passt der Spruch irgendwie in unsere Tage. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Ich glaube, ich mach ein Lied daraus mit einem Arbeiterkinderchor. Die singen den Refrain dann ihren arbeitslosen Eltern vor. Es singen schon die Angestellten, die Studenten und die Bauern. Bald singen sogar die, die noch um Ludwig Erhard trauern. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns schlecht beraten? Sozialdemokraten, die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Karl Liebknecht hatte diesen Spruch auf seinem Schreibtisch stehen und er hängt als Poster heute bei Oskar Lafontaine. Und auch in Schleswig-Holstein versteht man noch gut den Sinn. Da flüstert's Heide Simonis beim Tango vor sich hin. Er hat mich verraten. Sozialdemokraten, wer hat mich verraten? Wer hat mich verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, die haben uns verraten, die haben uns auch verkauft. Und die Neuwahl, die haben die ja verloren, damit muss man sich ja befassen. Jetzt kann man endlich aus vollstem Herzen die Regierung wieder hassen. Ja, das Schiff, das ist am Sinken und die Ratten, die flohen sofort. Doch sie kamen wieder zurück und brachten die schwarze Pest an Bord. Wer hat uns verraten? Das waren doch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten? Das waren die Sozialdemokraten, die haben uns verraten, die haben uns verraten, die haben uns verkauft. Der Sozialstaat und der Sozialismus, die sind beide tot. Übrig sind nur hohle Phrasen und literweise rot. Und wer steht an ihren Gräbern und hält lächelnd noch die Spaten? Sag nix, lass mich raten, Sozialdemokraten. Und das ganze schöne Geld, wer hat's an die Reichen verbraten? Das waren doch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten? Wer hat uns verraten? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Binke, Binke? Wer hat das bestellt? Wer hat uns verraten? Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Ja, du hast eigentlich schon was ganz Wichtiges gesagt. Das sehe ich auch so, dass unsere Aufgabe als radikale Linke beziehungsweise antiautoritäre anarchistische Szene, Bewegung, wie auch immer man das nennen will, unsere Aufgabe ist, wenn wir schon im Parlamentarismus leben, die Parlamente, die Parteien vor uns herzutreiben, irgendwie, das ist der einzigste Punkt, den ich da sehe. Auf der anderen Seite, und da hatten wir es ja auch letzt bei der Diskussion, Ich sehe, wir leben in diesem parlamentarischen System und müssen damit umgehen und damit spielen, aber ich persönlich sehe es nicht als meine Aufgabe, positiv dem Parlamentarismus gegenüber oder mich auf irgendeine Weise darauf zu beziehen, bei für mich überhaupt nicht ausreichenden Änderungsspielraum, der uns der Parlamentarismus gibt, sehe ich es nicht als meine Aufgabe, vielleicht sogar noch Illusionen zu schaffen bei Menschen, die eigentlich eine ähnliche Kritik haben wie wir. Ich will mich dazu nicht positiv verhalten. Ich habe da das Gefühl, ich belüge die Leute, wenn ich damit positiv strategisch, also natürlich müssen wir darüber diskutieren, ob es Sinn macht, wie was Sinn macht, und natürlich müssen wir uns darüber unterhalten, aber mich positiv daraus zu beziehen, kann ich nicht, weil ich diese Illusion nicht schaffen will, dass es wirklich einen Handlungsrahmen für uns eröffnen kann. Aber du hattest ja noch eine interessante Geschichte dazu gesagt. Genau, also ich habe mir so ein Beispiel eingefallen. Also zum einen, ich weiß, ich bin da immer so ein bisschen der Pöbler von, haben wir noch schon mal probiert und so. Das mache ich auch öfter in der Sendung. Das ist ein bisschen auch meine Rolle, das zu machen. Aber was mir halt ganz arg einfällt, ist der sogenannte Marsch durch die Institutionen, den damals Rudi Dutschke aus dem RAF-Umfeld sogar, also sehr aus einer sehr radikalen Strömung, beziehungsweise zu der Zeit noch SDS und neue Linke postuliert hat. Ja. Also die Idee, wir müssen in die Parlamente, wir müssen die Sitze übernehmen, wir müssen die Richter werden, wir müssen, also viele Grüne haben das umgesetzt. Hier in Karlsruhe ist ganz witzig, weil die Generation genau dieser Leute dankt gerade ab. Also die gehen jetzt gerade alle in Rente, die sind jetzt so 64, 65. Das ist ja auch tatsächlich eine ganze Generation im sozialen Dienst, in den Landesumweltbehörden, in was weiß ich. Und da merkt man auch eine Veränderung. Auch witzig, kleine Randgeschichte, jetzt kommt so die neoliberale Generation in diese Position, wollen immer nur Geld sparen und so, ist ganz interessant. Aber das finde ich so wichtig, dass man sowas halt auch nicht vergisst, dass es diese Ideen und diese, ich finde es mit dieser Illusion halt wichtig, ne, zu sagen, klar kann man jetzt die Idee wieder aufleben lassen, wenn wir alle irgendwie in die Partei gehen und wenn wir, aber es fehlt in meinen Augen genau das, was vorhin gesagt wurde zum Thema der Druck von der Straße. Dieses Grundverständnis fehlt in dieser Überlegung zu, kommt, wir treten in die Partei ein. Wir wählen sie nicht nur, sondern wir treten auch noch ein und machen auch noch irgendwie für die Wahlkampf und machen auch noch irgendwie mit. Ja. Da fehlt vollkommen das Verständnis. In meinen Augen haben wir einen krassen Grundverständnismangel und auch wirklich eine große Gefahr dadurch hin zu einem autoritären Drive, weil ich höre aus diesen Kreisen durchaus solche Sätze, und das ist ja auch vollkommen logisch, weil man geht in so eine Partei, man strengt sich dann für was an, ja, man liest bestimmte Bücher, man bildet sich irgendwie und man investiert viel Zeit und dann hat man so das Gefühl, man gehört irgendwie zu den engagierten Leuten, die es irgendwie richtig machen und die irgendwie was Gutes wollen, und dann geht man halt her und sagt, ja, ist doch klar, wenn jetzt irgendwie wir die Wahl gewinnen, dann sind wir halt so ein bisschen tonangebend, aber nicht, weil wir über irgendjemand herrschen wollen, sondern weil wir uns halt schon mehr Gedanken gemacht haben, bla bla bla. Und jetzt kommt der Anarcho-Pöbler natürlich hinterher. Leni nannte das dann später den eisernen Besen, mit dem wir die verbleibenden Anarchisten aus der Republik kehren. Vielleicht ist das eine böse Überspitzung, aber das ist in der Sowjetunion passiert, gegenüber den freiheitlichen Kräften, wie die Demokratiebewegung in China gerade gelitten hat, das haben wir, glaube ich, alle gut sehen können. Wir sind nicht auf dem Weg in so einen völlig autoritären Scheiß, ja, aber die Frage ist halt einfach, wie gehen denn die Leute damit um? Und ich finde diese Argumente, die dann so eine bei einer AfD extrem verfangen in der Gesellschaft gegen grüne Verbotspolitik, das ist ja auch ein Thema auch für Liberale in der Gesellschaft, ja. Das ist ja auch tatsächlich ein Thema. Und ein anarchistischer Ansatz wäre ja ein transformativer, der sagt, okay, wir müssen die Menschen überzeugen, und überzeugen kann man Menschen viel leichter, jetzt mal ganz dumm gesagt, am Arbeitsplatz, an der Haustür oder im Sportverein oder sonst irgendwo, wo man halt Haltung zeigt und wo man damit umgeht und nicht von so einem scheiß Plakat. Ich finde es in dem Text nämlich sehr gut dargestellt irgendwie von die Plattform, die irgendwie Pasa Mavi von der SPD, der mit seiner Sozialpartnerschaft von 3 Metern auf mich herabschaut. Aber genauso ist es ja auch. Und ich kann die Menschen viel leichter da überzeugen. Und am Ende wird es, glaube ich, auch keine Veränderung geben, was das Klima angeht, wenn die Leute es nicht einsehen, wenn die Leute keinen Bock drauf haben und drauf scheißen. Und die Leute sind jetzt nicht nur die kleinen Männchen irgendwie, die halt sich entscheiden können, nehme ich eine Plastiktüte oder einen Biomüllsack, fahre ich Auto oder Fahrrad, sondern auch die Leute, die was zu melden haben in der Industrie und was weiß ich. Entweder man muss sie von ihren Stühlen schießen, ja, man muss da dagegen ankämpfen und die Konzerne, so wie es jetzt bei den IAA-Protesten ist, tatsächlich enteignen und entmachten. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, man muss die Leute überzeugen. Und dieser Wahlzirkus, sorry, wird überhaupt niemand überzeugen. Vielleicht kann es sinnvoll sein, zu sagen, man pusht Parteien, die mehr Klimaschutz wollen. Ich bin voll dabei, dass man einen radikalen Wandel braucht. Aber ich bin nicht überzeugt, dass diese Wahlplakat-Scheiße und Klimawandel und Wahlplakate finde ich auch sehr lustig. Also Plastik, muss ich ehrlich sagen, Plastik, einmal Wahlplakate und diese Klimadebatte, die ist auch irgendwie witzig. Ja, das mal am Rande. Kennst du denn nicht den Unterschied zwischen oben und unten? Aber natürlich, das solltest du auch so. Aber ich kenne noch mehr als das. Was denn? Ich kenne ein Lied über oben und unten. Brüder und Schwestern aus dem Widerstand, ich glaube nicht nur, dass der Kampf weitergeht, sondern erlaube mir zu behaupten, dass es an der Zeit ist, auf den Punkt zu kommen, weil Tag X nicht mehr weit ist. Einig sind wir uns in der Ablehnung, aha, soweit wunderbar, doch wir brauchen es ganz klar. Aus allem, was geschah, können wir die Schlüsse ziehen. Das Kapital ist die Flamme, der Faschismus, das Benzin. Die Entscheidungen fällen, die Großindustriellen, und erhebst du deine Faust, dagegen gibt's für dich Haschellen. Staatapparat, nicht Hunde, die nur bellen. Morgen schon gibt's Google für uns heute noch einzuzählen. Die Macht, die konzentriert und zentral organisiert. Kapital und Produktionsmittel sind akkumuliert. In den Händen weniger, ich nenne sie die Klasse der Ausbeuter und Fasse. Zusammen, was wir wissen, wissen ist ja viel zu wenig. Nur ein Wurf mit dem Kissen. Wir dürfen keine Hymnen singen, keine Fahnen wissen. Die Macht, die siegt, wiegt Milliarden Seelen schwer. Spürst du nicht, sie nimmt sie weht und bald schreibt sie nicht mehr. Mensch, der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will. Alle Macht in jeder Fabrik. Alle Macht gibt den Bossen das Gepäck. Alle machen Räte, als auf die Barrikaden. In Dortmund, in Pforzheim und auch in Baden-Baden. They know who we are. Ich spreche als Anarchist und Kommunist von Anarchist Academy. Und ich frag mich, ob du bist, wie du bist, oder bist du nur, wie du sein sollst. Genormt, geformt, denn ich sehe, ja, du sollst. Du starrst, Respekt, und du denkst dich an ein Nein. Nein, denn dein Sein bestimmt auch dein Bewusstsein. Feige Kritik schreien und hast den Kopf im Sand. Denn die Propagandahand hält dich hinterm Tellerrand. Solange sie das kann, doch die Krise kommt bestimmt, die dir Lebensqualität und auch deinen Job nimmt. Kein Auto mehr, kein Video, kein Fernseher. Du denkst und erkennst den Kontrast ungefähr. Beste Bonzen sagen dir, du sollst den Gürtel enger schnallen. Das heißt, halt die Fresse und hör auf, die Faust zu ballen. Politiker schwallen von Asylkriminellen, von 100.000 Schuldigen, die sie dir aufzählen. Taktik, schlammerl, was hier abgeht. Frag mich, wo der Boss und auch wo der Prolet steht. Frag dich selbst, gibt es Grenzen zwischen Rassen oder Grenzen zwischen Reich und Arm, Grenzen zwischen Klassen? Alle machen Räte, am Schluss mit dem Betrug. Alle machen Räte, wir sind selber stark genug. Alle machen Räte, als freier Radikal. Alle machen Räte, wäre eigentlich normal. Wer redet hier von Untergrund, doch ohne Konsequenz? Denn ich höre rumgelaber mit Tendenz zur Dekadenz. Smartheim oder Hartheim, ignorant, reaktionär. Ist das eure harte Tour? Habt ihr tatsächlich nicht mehr? Auf den Posten könnt ihr nicht total ausrasten. Die Regierung, ein Klassen mehr als 7 Tage fassen. Wer sind denn die Altlasten? Es sind Chefs und Generäle. Völkermörder, Menschenjäger, die ich dir aufzähle. Respekt geht an die Antifa, an alle Aktivisten, an alle Anarchisten und aktiven Marxisten. Respekt an den Untergrund, hier und überall. Denn der Kampf um Befreiung ist international. Alle machen Lärm gegen Stadt und Kapital. Alle machen Lärm und es wächst unsere Zahl. Alle machen Lärm, denn die Räte kommen wieder. Alle machen Lärm, schlägt die Ausbeutung nieder. Alle machen Räte, den Krieg und Leichen. Alle machen Lärm, immer noch Hoffnung erreichen. Alle machen Räte in jeder Fabrik. Alle machen Lärm, bricht den Bossen das Genick. Ja, also ich gebe auf jeden Fall da in sehr vielem Recht. nicht. Ich würde jetzt vielleicht aber dann nochmal den Hinweis geben, dass wir gerade jetzt mit dieser Wahl eine unglaubliche Chance haben. Und zwar die Chance, wir haben jetzt 16 Jahre CDU, CSU gehabt und gerade wie wenn jetzt der Blick auf die Umfrageergebnisse stellt. Wir hatten heute Schwarz-Rot, wir hatten nicht nur CDU, CSU. Wir ja, und die SPD und dann auch ab und zu die FDP, das ist richtig. Die SPD aber hat fast mehr Programmpunkte umgesetzt als die CDU. Naja, nichtsdestotrotz hatten wir halt eher eine konservativere Regierung jetzt in den letzten 16 Jahren gehabt mit roten Einflüssen. Und wir haben eine unglaubliche, also wirklich eine ziemliche Politikverdrossenheit, wenn jetzt dich auch die Prognosen angeguckt werden. Also ich meine, die CDU ist, glaube ich, gerade heute auf 19% runtergerutscht. Also unter 20%, ein historisch schlechtes Ergebnis. Die SPD ist zwar jetzt mit 25% weit oben, aber auch weit unter dem, was sie noch vor 20 Jahren gehabt haben. Die Grünen sind auch ziemlich unten und eigentlich im gesamten Freundeskreis und Bekanntenkreis, und da rede ich nicht nur von meiner Bubble, sondern auch vom Arbeitsplatz, eigentlich sagt jeder, es ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera und niemand hat Bock auf diese Wahl. Das heißt, wir haben einen Politikverdrossenheitskampf. Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, die Menschen sind so politisch wie noch nie, aber auch Parlamentarismus enttäuscht wie noch nie. Und wenn wir es jetzt dann noch schaffen, so jetzt als Beispiel, ist keine Empfehlung, ist nur ein Beispiel, eine rot-rot-grüne Regierung zu machen und die enttäuscht uns dann auch, dann haben wir doch wunderbare Möglichkeiten, da endlich anzusetzen und sagen, guck mal, mein lieber Chefarzt, so, du hast die ganze Zeit gesagt, ja hier, mit Rot-Rot-Grün könnte es besser werden, ist auch nicht besser geworden, es ist alles die gleiche Scheiße. Und jetzt überleg dir mal, kannst du nicht eine Alternative zum Parlamentarismus sehen? So, und ja, das sehe ich halt gerade als die Chance, die wir auch als AnarchistInnen haben, das System halt mit den eigenen Waffen schlagen. Ich finde es spannend, der Gedanke so ohne ich will das nicht zu niedermachen, aber das Ding ist halt so, dass genau, glaube ich, da, das kann auch mega nach hinten losgehen, dass du hast dann eine Mitte-Links-Regierung, die macht nichts besser. Die macht überhaupt nichts besser. Ja, umso besser. Und keine Ahnung, ich sehe da natürlich auch die Gefahr unter Umständen, weil was so die letzten 15 Jahre, 20 Jahre, wo ich das so ein bisschen besser verfolge, wo ich da eher sehe, Angst und Hoffnungslosigkeit hilft eher den Rechten. Ja, deswegen und da habe ich das gehört, habe ich die Chance, dass genau jetzt da eine Illusion, ich bleibe bei dem Begriff Illusion, diese Hoffnung, dieser Wunsch durch eine eher progressive, nenne ich es jetzt mal, Regierung, da irgendwas aufzuhalten. Und wenn das scheitert, sehe ich auch die Gefahr, dass es wirklich in eine autoritärere rechte Ecke geht. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich kenne das Gedankenspiel und halte es für möglich. Aber genauso halte ich es halt auch für möglich, dass das mega nach hinten losgeht. Würde ich gerade zwischenklinken. Ich gebe dir recht, das ist ein Spiel mit Messerschneide. Also wir haben es auch häufig in der Geschichte erlebt, dass gerade Angst und Krisenzeiten und instabile Bedingungen häufig ins Rechte umgeschlagen ist. Und deswegen nochmals mein Appell. Es ist unglaublich wichtig, dass wir jetzt, wie wir es die letzten 20 Jahre verschlafen halt nicht, sondern jetzt genau wirklich eine radikal linke Opposition auf der Straße aufbauen und dass wir jetzt alle irgendwie unseren Arsch hochkriegen und ja, ich sag mal, anarchistischen Lobbyismus betreiben wie nichts. Also es geht jetzt darum, dass wir aus unserem Tiefschlaf erwachen und daran arbeiten. Und ich denke, wenn es um Illusionen geht, heißt es immer, dass wir passiv bleiben. So, und das dürfen wir halt nicht tun. Wir müssen aktiv werden. Und damit ist jeder von uns gefragt. Und das heißt, aktiv bei uns in den Betrieben, bei uns im Krankenhaus, bei uns an den Universitäten, mit den Leuten sprechen und mit der Überzeugungsarbeit anfangen. Und wie gesagt, halt nicht auf den Parlamentarismus vertrauen, nicht auf die Parteien vertrauen, weil die werden es nicht richten, sondern es liegt jetzt an uns, die Parteien da hinzusetzen, zu sagen, macht, und wenn ihr nicht macht, machen wir es, und gleichzeitig schon anzufangen, uns jetzt die Basis aufzubauen, damit wir übernehmen können. Und ja, wenn es in die andere Richtung kippt, dann haben wir es immerhin versucht, aber wir dürfen halt jetzt auch nicht in eine Lethargie verfallen, nur weil die Illusion nach hinten gehen könnte. So, dafür eine Utopie kann Menschen halt nur erreichen, wenn er sich erkämpft. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde das eigentlich auch ein gutes Schlusswort, was du gebracht hast. Nur, glaube ich, hast du den Illusionsbegriff anders verwendet wie ich, weil ich mache mir da keine Illusion, dass eine außerparlamentarische Bewegung, eine starke, mehr erreichen könnte, sondern meine Illusion ist ja gerade, zu viel Hoffnung in Umgestaltungsspielraum im Parlamentarismus zu sehen. So. Aber ansonsten stimme ich dir ganz gut zu und finde das eigentlich, Entschuldigung, jetzt habe ich das Schlusswort gehabt, aber eigentlich fand ich das ein super Schlusswort. Dann wiederhole es nochmal. Ich wiederhole es nochmal. Ja, ich wünsche mir von Wieso auf jeden Fall Wahlkampf, trotzdem. Taktik hin oder her. Wenn ihr die letzte Sendung gehört habt, schon mitbekommen habt, läuft ja gerade eine hier anarchistische Kampagne, Hashtag Ungenable, also Hashtag unregierbar auf Deutsch, und auf dem Blog Anarchismus in Karlsruhe, annika.noblogs.org, wurden da auch schon zwei Berichte veröffentlicht, die sich auf die Kampagne beziehen. Und zwar als erstes eine Scheinbesetzung und das zweite, Olaf Scholz war ja in Karlsruhe und dazu gab es auch eine Intervention. Ich würde mal den Bericht von der Scheinbesetzung euch vorlesen bzw. berichten. Also sprich, es wurde auch an Annika wurde auch eine Art Bekennerschreiben geschickt und darauf würde ich eingehen. Oder nein, was heißt, es wurde auf indimedia.org gefunden, also de.indimedia.org, wurde zum ersten Mal davon berichtet und diese Scheinbesetzung bezieht sich ganz klar, also es wurde auch auf Transparenten sichtlich gemacht, auf Hashtag Ungovernable. Genau, und mit der Aktion wollten die Aktivistinnen, die BesetzerInnen, also wollten auf das Thema Wohnraummangel und Mietenverdrängung aufmerksam machen und zeigten auch das, was wir diskutiert haben, eher einen Art Ansatz von unten, also sprich, es wird nicht einfach gebeten, sondern es wird probiert, selber in die Gesellschaft einzuwirken, und dafür war das ja schon eine ganz nette kleine Aktion. Und zwar hat das um den 7. August stattgefunden. Und ich zitiere jetzt mal das BekennerInnen-Schreiben. Am Freitagabend haben wir eine Wohnung in der Parkstraße 17 in Karlsruhe zum Schein besetzt. Das Thema Wohnraummangel ist in aller Munde. Der Wahlkampf läuft. Alle Parteien machen auch mit diesem Thema Wahlkampf. Sie haben aber keine Lösung parat. In Karlsruhe gibt es seit Jahren zu wenig Wohnraum. Die Mieten steigen. Der Wohnungsmarkt wird weiter privatisiert. Spekulation mit Leerstand Normalität. Verdrängung ist Alltag. Wir sind am Freitagabend in eine Wohnung in der Parkstraße 17 eingedrungen und haben diese zum Schein besetzt. Stadt, Landes- und Bundespolitik zeigen kein konkretes Interesse, dem Thema beizukommen. Die Antwort lautet selbst machen. In Karlsruhe gibt es wenig Leerstand, aber es gibt ihn. Die Wohnung in der Parkstraße 17 ist seit mehr als 2 Jahren leer. Die Hausverwaltung ist nicht auf Mietzahlungen angewiesen. Die Wohnung ist einfach zu begehen. Sicher finden sich schnell Menschen, die dort direkt einziehen möchten. Tut euch also keinen Zwang an. Leerstand beleben. Wohnraum, den die ihn brauchen. Zitat Ende. Bevor wir zum nächsten Beitrag kommen, würde ich sagen, spielen wir nochmal Musik. Und zwar von Lena Störfaktor. Komisch. Inhaltliche Intervention bei Besuch von Olaf Scholz in Karlsruhe. Am Montag, den 23. August 2021, besuchte Olaf Scholz Karlsruhe, um für seine Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl zu werben. Da wir vermuteten, dass eine kritische Auseinandersetzung mit seinem bisherigen politischen Wirken dort nicht stattfindet, haben wir dies übernommen. Während Scholz die Fehler der CDU im Laufe der Regierungszeit im Bund und den mangelnden Klimaschutz der Grünen im Land anprangerte, verlor er kein Wort über sein eigenes Handeln. Olaf Scholz selbst war in den letzten Jahren Teil verschiedener Regierungskonstellationen, ob als Bürgermeister in Hamburg oder als Minister von Bundesregierungen. Seit mehreren Jahren als Stellvertreter der Bundeskanzlerin. Wenn Olaf Scholz über das jetzige Regierungshandeln herzieht, ist daher stets zu beachten, dass er selbst und seine SPD Teil dieser Regierung ist. Während die SPD und mit ihr Olaf Scholz im Wahlkampf auf die sozialpolitische und sozialökologische Karte setzen, spricht ein Blick in Olaf Scholz' bisheriges Wirken Bände. Mit einem Transparent und mehreren Flugblättern machten wir einige Besucherinnen darauf aufmerksam. Olaf Scholz war stets Verfechter der sogenannten schwarzen Null, die im realpolitischen Wirken in der Regel mit Kürzungen im sozialpolitischen Bereich einhergeht und Teil eines neoliberalen Irrglaubens ist. So verwundert es nicht, dass der Schröderianer Scholz maßgeblich an der Durchsetzung der Rente mit 67 und der Hartz-IV-Reform beteiligt war. Eine Anhebung der Regelsätze lehnte er durchweg ab. Das aktuelle Klimaschutzgesetz, an dem Olaf Scholz mitgearbeitet hat, bezeichnet er selbst als großen Wurf, während dieses von Klimawissenschaftlerinnen als nicht ausreichend kritisiert wird. Wir vergessen nicht das Desaster rund um den G20-Gipfel in Hamburg, den Scholz mit dem Hafengeburtstag verglich und der mit allerlei Grundrechtsverletzungen und einem martialischen Polizeiaufgebot durchgesetzt wurde. Während unzählige Menschen durch Polizeigewalt verletzt wurden, will Scholz diese bis heute nicht sehen. Zu guter Letzt erinnern wir uns daran, dass Scholz stets ein Verfechter der Fusion zwischen Deutsche Bank und Commerzbank war. Er sowohl was Cum-Ex, Wirecard und Warburg Bank seine Rolle gut verschleiert und die Öffentlichkeit im Unklaren lässt. Wenn Scholz jetzt im Wahlkampf die sozialpolitische Ausrichtung präsentiert und das Regierungshandeln der anderen kritisiert, verkennen wir nicht, dass er selbst dem konservativen Flügel der SPD zuzuordnen ist und in seinem bisherigen Wirken Sozialpolitik eher als notwendiges Übel betrachtet wurde. Olaf Scholz ist ein Paradebeispiel dafür, dass Parlamentarierinnen, wenn sie einmal im Amt angekommen sind, in erster Linie eine Politik der Sachzwänge ableisten. In seiner aktiven Zeit bei den Jungsozialisten zeigte sich Scholz als Kritiker des entfesselten Kapitalismus und als Kriegsgegner. Während der Zeit der Ausübung seiner politischen Ämter blieb davon nichts mehr übrig. Soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Fortschritt wurde und wird stets durch soziale Bewegungen erkämpft und nie von oben erlassen. Wir bleiben ungovernable. Als nächstes hört ihr ein Lied von Suki, das da heißt Quing. This is Queen of Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, yeah. Queen stellt sich die Frage, was im Limit wohl wert ist, weil Queen wohnt in jeder Mitte, eigentlich immer Awareness. Queen findet es sinnvoll, eine Meinung zu haben und das Gold liegen zu lassen, um dann weiter zu graben. Queen will tausend Sprachen sprechen und den roten Faden flechten und so dann jeden Plan irgendwann in eine Tat umsetzen. Queen träumt davon, mit den Händen zu rappen. Queen schafft für sich die Räume, um sich selbst zu entdecken. Queen schätze die Vielfalt und mag Irritation. Weißt du, Queen ist synästhetisch, auch in lila Patron. Queen liest viele Bücher, um das Wissen zu füttern. Queen ist A bis Z, wie die Schrift auf deinem Rücken. Queen liefert die Fragen, um sich kritisch zu prüfen. Yeah. Queen bietet die Basis für dich nicht zu ermüden. Yeah. Queen ist wie eine Party, schick einen Blick zu der Süßen. Yeah. Queen ist gegen Nazis und fickt ihre Lügen. Ist dein gedanklicher Ausblick nicht ein verdammt tiefer Ausschnitt an dir wahnsinnig sexy? Dann bist du Queen, this is Queen. Hast du politische Ziele, bist motiviert und zufrieden? Dann herzlich willkommen, du bist Queen, this is Queen. Liebst du die kleinen Momente, die dir Freiheiten schenken? Dann sei dir gewiss, du bist Queen, this is Queen. Schreibst du klar und doch kryptisch, bist du stark, manchmal glücklich? Dann reich mir die Hand. Du bist Queen, this is Queen. Queen ist überzeugt davon, dass Ziele verbinden. Das ist der Tagesordnungspunkt, Kategorien überwinden. Queen kennt nur Homies und Toys, keine Männer und Frauen. Denn Queen ist damit raus, dem Quatsch länger zu trauen. Queen zeigt sich solidarisch mit dem Regenbogen. Pro-Homo, soll doch die ganze Szene toben. Queen liebt nur mal die Menschen lieben. Und nicht diejenigen Menschen, die Grenzen lieben. Queen feiert insbesondere den Spaß an der Freude und setzt alles daran, keinen Tag zu vergeuden. Queen ist ein Wunder der Kultur und muss sich regenerieren. Queen reformuliert dabei die Regeln des Spiels. Queen liefert die Fragen, um sich kritisch zu prüfen. Yeah. Queen bietet die Basis für dich nicht zu ermüden. Yeah. Queen ist wie eine Party, schick einen Blick zu der Süßen. Yeah. Queen ist gegen Nazis und fickt ihre Lügen. Ist dein gedanklicher Ausblick nicht ein verdammt tiefer Ausschnitt an dir wahnsinnig sexy? Dann bist du Queen, this is Queen. Hast du politische Ziele, bist motiviert und zufrieden? Dann herzlich willkommen, du bist Queen, this is Queen. Liebst du die kleinen Momente, die dir Freiheiten schenken? Dann sei dir gewiss, du bist Queen, this is Queen. Schreibst du klar und doch kryptisch, bist du stark, manchmal glücklich? Dann reich mir die Hand. Du bist Queen, this is Queen. Queen will umdefinieren, so kann's mitunter passieren, dass es keinen Anlass mehr gibt, die Vernunft zu verlieren. Queen schenkt dir eine Perspektive, die dich wie eine Haut umgibt. Da sind neue Möglichkeiten, doch die meisten glauben's nicht. Zuweilen schlüpft eine neue Orientierung aus genau der Position, die du lange bekleidet hast, und macht es sich in deinem geistigen Bewegungsapparat gemütlich. Queen greift dir unter die Arme, wenn aus dem festen Boden unter deinen Füßen Treibsand geworden ist. Queen liefert die Fragen, um sich kritisch zu prüfen. Yeah. Queen bietet die Basis für dich nicht zu ermüden. Yeah. Queen ist wie eine Party, schick einen Blick zu der Süßen. Yeah. Queen ist gegen Nazis und fickt ihre Lügen. Ist dein gedanklicher Ausblick nicht ein verdammt tiefer Ausschnitt an dir wahnsinnig sexy? Dann bist du Queen, this is Queen. Hast du politische Ziele, bist motiviert und zufrieden? Dann herzlich willkommen, du bist Queen, this is Queen. Liebst du die kleinen Momente, die dir Freiheiten schenken? Dann sei dir gewiss, du bist Queen, this is Queen. Schreibst du klar und doch kryptisch, bist du stark, manchmal glücklich? Dann reich mir die Hand, du bist Queen, this is Queen. So, jetzt kommen wir zu den O-Tönen und dem Interview zur Aktion des Performance-Kollektivs Cindy und Kate, das am 3.9.2021 in Karlsruhe auf dem Marktplatz, soviel ich weiß, stattgefunden hat. Genau, und ein Kollege von uns war vor Ort, hat dort diese O-Töne aufgezeichnet und hat dann noch die Künstlerinnen und Künstler interviewt. Zu der Musik, die zum Teil der Kollege, aber auch ich rausgesucht haben. Am Anfang hört ihr Hansaplast, Schwarz und Weiß. Dann hört ihr mittendrin Danger Dan, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und zum Schluss hört ihr Faulenzer Schönheitsideale. Immer la- menschlich oder schön, ich denke in einer Dimension. Jeder kann mich verstehen, ich denke in einer Dimension. Zum Sprechraum in deiner Stadt. Der Sprechraum ist ein Ort, an dem alles gesagt werden kann. Wir äußern deine Gedanken. Um an dem Sprechraum teilnehmen zu können, scanne den QR-Code oder gehe auf cindypluskate.de/Sprechraum. Hier kannst du uns deine Nachricht anonym mitteilen. Du hörst uns zu, du schreibst, wir sprechen. Einige hier sagen 34. Es steht an jeder Ecke Stuttgart-Verrecke. Einige hier sagen Nachricht 135. Nutztiere haben nie die Wahl, sondern immer nur die Qual. Fleisch ist Mord. Einige hier sagen, Nachricht 137, in Deutschland gehört man entweder zu den Staats-, Ordnungs-, Partei-, Disziplin- und Massenmicheln, auch wenn man sich Sozialist nennt. Oder man ist ein Anarchist, selbst wenn man es nicht einmal merkt. Gustav Landauer, Karlsruher Anarchist. Einige hier sagen, ja, jetzt haben wir einen Beitrag für euch vorbereitet über den Sprechraum. Und ich stehe heute am 3.9. auf dem Stephansplatz um 7:45 und wir quatschen jetzt ein bisschen über das Projekt Sprechraum mit Floff. Hi Floff, magst du mal ein bisschen erzählen, wie das Projekt Sprechraum entstanden ist, was es überhaupt ist? Die Leute haben schon wir haben ja schon ein paar O-Töne gehört. Was ist der Sprechraum? Der Sprechraum ist eine angemeldete Kundgebung in einer Stadt, in einem bestimmten Ort. Der ist den Menschen, die vorbeikommen an diesem Ort, in dieser Stadt, ermöglicht, Nachrichten kundzutun, die sie gerne in der Öffentlichkeit gehört haben wollen. Und wir tragen diese Nachrichten dann vor oder eben nicht. Und wie kommt ihr zu den Nachrichten? Die werden über Smartphones an uns gesendet. Es gibt QR-Codes, die sind auf dem Platz verteilt oder eine Website und da kommt man zu einem Portal und da kann man uns dann Nachrichten schicken, anonym, und wir haben keine Möglichkeit, da irgendwie zu sehen, woher das kommt. Ah, cool. Und wo kommt das Projekt her? Wer hat es gegründet? Wie ist es entstanden? Wer seid ihr? Genau, wir sind Cindy plus Kate. Wir sind ein Performance-Kollektiv aus Braunschweig. Und es ist ursprünglich als Uni-Prüfung sozusagen entstanden, aber es war uns zu schade, das dann ad acta zu legen, sondern wir wollten das noch weitertragen in verschiedene Städte vor allem, weil wir es halt in Braunschweig halt gemacht haben und über diese Bubble irgendwie hinausgucken wollten, was jetzt spezifisch in Deutschland so los ist. Okay, cool. Und ihr seid zu 8 Leute und fahrt jetzt quasi mit dem Bus durch Deutschland in verschiedene Städte und führt die Performance durch. Richtig, genau. Und gibt es schon eine Schnittmenge an Meinungen oder bestimmten Nachrichten, die sich häufen? Also Witze sind irgendwie sehr beliebt. Es fängt meistens sehr privat an. Irgendwann wird es politischer. Die Leute fangen auch oft an, uns zu provozieren und rauszukitzeln, was wir so sagen und was nicht. Ob sie es schaffen, eine Reaktion zu erzeugen außerhalb der Performance? Auf jeden Fall. Teilweise kriegen wir auch tatsächlich es hin, dass eine Art Dialog entsteht, natürlich zeitversetzt, aber das ist immer sehr schön, weil das ja auch so eine Art oder eine der Grundideen davon ist. Mhm. Ja. Cool. Und was fällt mir ein? Genau, ein Dialog, aber ist so, wenn die Leute jetzt die Möglichkeit haben, anonym irgendwelche Botschaften zu übermitteln, gibt es Themen, die zurzeit im Vordergrund stehen? Das kommt drauf an, je nachdem, wann wir es machen. Gerade ist die Corona-Pandemie, auch die Corona-Politik sehr oft vertreten. Menschen haben Meinungen dazu, und zwar sehr viele Menschen und sehr unterschiedliche Meinungen auch. Gerade zurzeit ist auch der Wahlkampf Thema. Wir hatten aber auch vor ein paar Monaten den Sprechraum gemacht und da war die Situation in Israel und Palästina, also im Nahen Osten, sehr, sehr stark diskutiert. Ja, also es kommt immer auf den Zeitpunkt an. Das ist tatsächlich so eine Art Zeitzeugnis. Das ist sehr interessant, das mitzuerleben. Mhm, sehr spannend. Und habt ihr vor, die Sachen irgendwie weiter zu verarbeiten irgendwann? Also die Infos, die ihr sammelt quasi, die anonymen Nachrichten? Genau, also wir archivieren die auf jeden Fall. Und haben tatsächlich auch schon darüber geredet, ob wir vielleicht damit mit den Nachrichten weiter künstlerisch arbeiten wollen. Das ist aber alles sehr vage. Interesse besteht aber auf jeden Fall, weil es tatsächlich sehr spannendes Material ist. Cool. Ja. Schön. Und so wie ich es mitgekriegt habe, seid ihr nach Karlsruhe gekommen und habt das Café Noir, oder wolltet nach Karlsruhe kommen und habt das Kollektiv Café Noir angeschrieben. Und da irgendwie jetzt auch, also habt ihr euch so organisiert, macht ihr das immer so? Ihr habt jetzt, oder bringt ihr alles mit oder versucht ihr auch vor Ort irgendwie dann mit Leuten Kontakt aufzunehmen, die das Projekt unterstützen? Ja, das ist recht unterschiedlich. Also teilweise organisieren wir es privat, dass wir an Technik rankommen. Wir haben aber auch ein paar Städten Kooperationen mit Theaterhäusern, Schauspielhäusern, die uns da unter die Arme greifen und wir ihnen sozusagen, weil es ja mit Corona und den ganzen Kunstsituationen auch schwierig ist. Mhm. Genau. Und in Karlsruhe war es Stadttheater nicht interessiert? Ich glaube, da haben wir es nicht mal versucht, weil wir die privaten Kontakte waren sehr gut. Deswegen schön. Hat das geklappt. Super. Wie viele Nachrichten habt ihr schon gesammelt insgesamt? Wisst ihr das so ungefähr? Also ich habe vorhin mal 148, als ich gegangen bin vorhin. Ich war vorhin mal da. Ja. Waren wir so bei 150 hier jetzt? Ich glaube, heute waren wir bei 280, 290 so in dem Dreh. Krass. Wir hatten beim Ortenau Festival in Bremen, es war aber ein anderes Format, es war ein Radioformat. Da hatten wir, glaube ich, knapp 1000. Wir haben es nicht ganz geschafft. Und beim anderen Mal waren es aber auch nur, da hatten wir noch ein bisschen anderes Prinzip, da war es auch früher vorbei, da waren wir bei 130 oder so. Mhm. Und gibt es eine von euch vorgesehene, also ein politisches Thema, auf das ihr hinweisen wollt? Oder explizit nicht. Man kann ja auch den Raum öffnen und es explizit nicht tun. Das ist eigentlich so ein bisschen die gemeine, geheime Frage dahinter. Genau, also natürlich machen wir das nicht einfach so. Wir haben uns schon unsere Gedanken gemacht. Wir wollen, wenn wir da sind, gerade eigentlich nicht zu explizit sein, weil wir natürlich wollen, dass sich Menschen auch ihre eigenen Gedanken machen. Aber natürlich versuchen wir irgendwie das Thema Demokratie so ein bisschen aufzuarbeiten. Versuchen Menschen, die in ihrer privaten Zone durch die Stadt laufen, mal wieder irgendwie da rauszukriegen, in den Dialog treten zu lassen, auf der einen Seite. Aber natürlich thematisieren wir auch die Grundwerte der Demokratie, indem wir eben Sachen sagen und Sachen nicht sagen. Mhm. Machen darauf irgendwie wahrscheinlich aufmerksam, dass die Demokratie eigentlich nicht funktioniert, wenn wir uns nicht auf gewisse Grundwerte einigen und sie dann sich zerbricht und Toleranz ist da schwierig, weil wenn man alles toleriert, dann bricht die Toleranz in sich zusammen. Wollte ich gerade sagen, ne? Zu viel Toleranz kann auch sehr intolerant sein. Genau, und das wird, glaube ich, ziemlich deutlich, dass wir auf gar keinen Fall ein Raum sind für irgendwelche menschenfeindlichen, diskriminierenden Aussagen. Okay, cool. Fällt dir noch irgendwas ein? Magst du noch was loswerden für die ZuhörerInnen in Karlsruhe und hoffentlich auf der ganzen Welt? Ich möchte eigentlich, ein bisschen kitschig, ich finde es ist immer wieder schön, wenn Leute tatsächlich mitmachen, weil ich finde es ist irgendwie nicht selbstverständlich. Und auch wenn viele Leute dran vorbeigehen und sagen, sie haben die Chance nicht genutzt. Ich möchte das immer gar nicht so werten. Ich möchte das einfach mal angucken. Ein Bild, das ist eine Momentaufnahme und das ist interessant genug. Und klar kann man das nutzen, aber kann man auch auf unterschiedlichste Art und Weise nutzen. Und da gibt es irgendwie kein richtig und kein falsch. Also danke an alle Leute, die mitmachen. Ende. Cool. Wo findet man euch im Netz, wenn man sich über das Projekt weiter informieren will? Unsere Website lautet cindypluskate.de. Und da findet ihr eigentlich alle. Da ist auch der Schreibslot, oder? Das heißt, man könnte auch, wenn man weiß, dass ihr irgendwo Sprechraum macht, von wo ganz anders eine Nachricht schicken, theoretisch. Wenn man das weiß, theoretisch ja. Aber tatsächlich nicht zu jeder Zeit, weil wenn wir gerade keinen Sprechraum machen, dann ist das Portal auch geschlossen, weil wir eigentlich schon darauf achten wollen, dass die Nachrichten irgendwie ortsspezifisch sind. Okay, cool. Dann schönen Abbau noch, einen schönen Abend und vielen Dank. Gute Weiterreise. Dankeschön. Wo geht's als nächstes hin? Nach Plauen. Nach Sachsen. Plauen. Wow, das ist eine ganz schöne Strecke. Ja. Dann gute Fahrt. Dankeschön. Jetzt geht's passend zum Thema mal kurz Danger Dan auf die Ohren nach dem Interview und zwar mit dem Lied Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Danach gibt's nochmal einen kurzen Eindruck vom Karlsruher Sprechraum vom Kollektiv Cindy and Kate. Ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Also jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und angenommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, noch und nöcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Thank you. Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Jebsen gehört, der sich über Zensur immer sehr laut beschwert. In einem Text von meiner Band dachte er, wird erwähnt und beschimpft und hat uns vor Gericht gezerrt. Er war natürlich nicht im Recht und musste dann die Gerichtskosten und Anwältin bezahlen. So ein lächerlicher Mann, hoffentlich zeigt er mich an, was dann passieren würde, ich kann es euch sagen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeigt mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nein, ich wär nicht wirklich Danger Dan, wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment. Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist, und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit, Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogen schieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen, nicht hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut auch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Juristisch ist die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mach ich es mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nummer 138. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist pink. Einige hier sagen, ich das wirklich. Hashtag Kampagne Ungumplable. Zur Wahl gehen heißt immer das geringere Übel wählen. Wir wollen keine Übel wählen. Going to the polls always means choosing between the lesser of two evils. We don't want to choose evils. Seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden treten wir ein für die Gleichwertigkeit allen Lebendigen, für die Freiheit uns und anderen nicht zu schaden, für die Geschwisterlichkeit weltweit. Die Freiheit kann man nicht wählen, die Freiheit war immer die Freiheit derer, die sie sich nehmen. Egal welche Regierung ihre Machtspielchen treibt, wir lassen uns nicht regieren. Wir lassen das Menschenretten auf hoher See genauso wenig verbieten wie das Erschaffen von Orten, an denen Menschen Zugang und Versorgung erhalten, unabhängig von ihrer Kaufkraft. Wir kämpfen für ein gutes Klima von morgen, damit alle nach uns Kommenden eine Chance haben zu leben auf einem Planeten, den zu schützen wir bereit sind. Wir fragen nicht nach der Herkunft, wer du bist, ist wichtig. Wo du geboren wurdest, nicht. Die Nation ist gegen uns. Die Nationalität spielt nur ein Spiel der Herrschenden, um uns zu spalten und zu entmachten. Wir ermächtigen uns selbst gegen jede Autorität. Wir sind SanitäterInnen, AutorInnen, AnwältInnen, MusikerInnen, ArbeiterInnen, AnarchistInnen, PädagogInnen, KünstlerInnen, Freischaffende und noch viele mehr. Die herrschenden Verhältnisse sind gegen dich. Nutzt du ihnen nicht, wirst du auch knallhart aussortiert. Die TyrannInnen und ihre Systeme, den Kapitalismus und seine Zerstörungskraft, den autoritären Staat und seine Unterdrückung wählen wir nicht. Wir wählen all das ab und kämpfen für eine Weltgesellschaft ohne Herrschaft von Menschen über Menschen. Für eine Welt, in der es sich zu leben lohnt. Für eine Zukunft voller Sinn und wertvoller Erfahrungen. Keine Regierung kann uns je die Freiheit bringen in ihren vorgefertigten Identitätsstrukturen. Können wir nie aufgehen. Nur unter. Whoever you vote for will be ungovernable. Egal wen ihr wählt, wir werden unregierbar bleiben. Beteiligt euch an der Kampagne und postet eure Aktionen, Veranstaltungen und Praktiken aus der Welt von morgen unter dem Hashtag Uncomfortable. Kommt schon. Einige hier sagen. Nachricht 140. Ich habe keine Männerstimme, ich hab meine Stimme, mit der ich dich zurückdisse oder über dich singe. Ob sie hoch ist oder tief, ist mir gerade ganz egal, um dir zu sagen, dass du scheiße bist. Taub sie alle mal, ich pass nicht in dein Frauenbild der Zweigeschlechterwelt. Die Fee aus deinem Traum hast du dir anders vorgestellt. Und dein Schönheitsideal lässt keinen Platz für Unterschied. Da scheiß ich drauf und ärgere mich, dass mich das runterzieht. Manchmal will ich dem entsprechen, was mir jede Werbung zeigt. Kann abnehmen, wie ich will, doch mein verhasster Körper bleibt. Fühl mich hässlich, wenn ich Sprüche krieg, dauernd in der Stadt. Alle wissen ja, wie eine Frau auszusehen hat. Um eine Frau zu sein, wären große Brüste erstmal Pflicht. Kaum Gewicht und erst recht keine Stoppel im Gesicht. Für deine kleine Welt sind schon ein paar Härchen schlimm. Tut mir leid, wenn ich nicht die Fee aus deinem Märchen bin. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal, mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party. Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal, mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen. Ich versuche mich zu mögen, das ist leicht dahingesagt. Wenn dein letzter Kommentar gerade noch immer an mir nagt. Wenn andere mich beleidigen, natürlich nur spaßhaft. Bis der Lustigste mich festhält oder mir an den Arsch fasst. Ich sehe in mir Hässlichkeit, je mehr mir das passiert. Da frage ich mich, wer hat mich denn als hässlich definiert? Diesen Doof-Typen will ich doch dieses Recht nicht zugestehen. Ich scheiß auf die und scheiß auf alles, was die in mir sehen. Nun, ich halte nicht viel von ihren Manieren, Sie, Lord, Sie. Warum drehen Sie sich nicht einfach um und schauen mir ins Gesicht wie ein Mann? Ich bin kein Mann. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal, mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party. Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal, mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen. Mir fällt es schwer, dass du mich bei meinem Lieblingsnamen nennst. Besonders wenn du morgens meinen Bart noch erkennst. Oder trage ich heute einfach keinen eindeutigen Style? Stimmt vielleicht mein Make-up nicht in jedem Detail? Ich sehe mich als Frau, auch wenn's dein Weltbild nicht erfasst. Vielleicht ist das nur die Schublade, die besser zu mir passt. Nie mehr höre ich auf die Werbung, dann fühle ich mich stärker und hasse Schönheitsideale so viel mehr als meinen Körper. Wenn ich mich style, dann nur noch um meine Schönheit zu unterstreichen. Nie wieder um mich träumen, aus der Werbung anzugleichen. Fühl mich schön auch ohne Jade, bin es wert ohne L'Oreal. Brauch kein Venus Breeze, um mich wie eine Göttin zu fühlen. Meine Waage sagt mir nur noch, ich bin richtig, ich bin gut. Mein Spiegel küsst mir auf die Stirn, macht mir zum Ausgehen Mut. So tanze ich mein Leben zu dem Beat, den ich mir aufleg. Selbstbewusst flaniere ich durch die Stadt wie auf einem Laufsteg. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheit. Ideal, scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party. Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauch ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. So tanze ich hier mit allen Queens und Queers auf dieser Party. Auf dieser Party. Aufstehen, es ist wichtig, ist uns wichtig, aufstehen, ist uns wichtig. Ja, was ist uns diesen Monat wichtig? Und als erstes freuen wir euch mitteilen zu können, dass die anarchistische Buchmesse in Mannheim nächstes Jahr wieder stattfindet. Und dazu haben sie einen Aufruf geschrieben. Der da lautet: Liebe Verlage, Vertriebe, Autorinnen, Kulturschaffende, Übersetzende. Mit einem Corona-Jahr Verspätung ist es im nächsten Jahr endlich wieder soweit. Vom 26. bis 29. Mai 2022 wird es wieder eine vielseitige und bunte anarchistische Buchmesse in Mannheim geben. Zum Ausgleich für die lange Wartezeit wird die Messe um einen Tag verlängert. Diesmal gibt es nicht nur 3, sondern 4 Tage lang libertäre Kultur, zahlreiche Bücher, Lesungen, Vorträge, Workshops und Konzerte zu erleben. Dafür liegt die Buchmesse auf einem langen Wochenende, sodass wir am Feierdonnerstag eröffnen und der reguläre Messebetrieb schon am Brückenfreitag beginnt. Erste Infos zu Veranstaltungsorten, unser Editorial sowie einen Überblick über Programm und Beteiligte der 5 bisherigen Buchmessen findet ihr schon jetzt bzw. sehr bald auf unserer Webseite http://buchmesse.anarchie-mannheim.de. Wenn ihr wieder oder zum ersten Mal mitmachen möchtet, egal ob als Verlag, Vertrieb, Autor oder Autorin, Künstler oder Künstlerin, Musiker oder Musikerin oder Band, sendet einfach eine E-Mail an buchmesse@anarchie-mannheim.de. Falls ihr weitere engagierte und interessierte Menschen kennt, leitet diese Mail gerne an sie weiter. Wir möchten euch bitten, uns bis spätestens 15. November 2021 Bescheid zu geben. Mit libertären Grüßen, Anarchistische Gruppe Mannheim, https://www.anarchie-mannheim.de. Genau, da freuen wir uns darauf. Und jetzt kommt es leider mal wieder zu einem blöderen Thema. Wir hatten ja schon über Jan und den ganzen Jamnitzer Platz-Komplex in den letzten paar Sendungen gesprochen. Und da wurde jetzt ja die Revision zum Haftantritt von Jan abgelehnt. Und wir wollen natürlich auch auf die Demo gegen diesen Haftantritt und gegen die Repression, die in Nürnberg gegen antiautoritäre und anarchistische Bewegungen genau herrscht. Da wollen wir natürlich aufrufen zu der Demo am 16.10.2021 in Nürnberg. Und ich verlese mal kurz den Aufruf. Im Berufungsverfahren des Jamnitzer Prozesses in Nürnberg wurde im Januar 2021 einer unserer Genossen zu einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe, der andere zu einer Haftstrafe von einem Jahr und 2 Monaten verurteilt. Die Revision gegen die Haftstrafe wurde nun abgelehnt. Somit ist sie rechtskräftig. Das Urteil ist ein Skandal. Jan, der Angeklagte, der zur Haftstrafe verurteilt wurde, war an besagten Abend am Jamnitzer Platz nicht mal vor Ort. Die Ablehnung der Revision im Jamnitzer Prozess durch das Oberlandesgericht München reiht sich ein in die von Verfolgungswillen geprägte Art der Prozessführung gegen Jan. Damit sind sämtliche rechtliche Mittel, gegen das Skandalurteil vorzugehen, ausgeschöpft. Die Haftstrafe von einem Jahr und 2 Monaten ist rechtskräftig und Jan muss für über ein Jahr in den Knast. Dafür, dass er angeblich Polizistinnen angeschrien haben soll. Doch mit dem, was an jedem Abend geschah, hatte er nichts zu tun. Er war nicht vor Ort. Dieses Urteil hat nicht nur für ihn drastische Folgen. Es eröffnet eine neue Dimension der willkürlichen Verfolgung und Kriminalisierung von allen, die der Polizei ein Dorn im Auge sind. Es kann die Grundlage für weitere Urteile dieser Art bilden. Schon die Ermittlungen und die Prozessführung in erster Instanz haben gezeigt, dass der Justiz alles daran gelegen ist, Jan hinter Gittern zu sehen. Bei einem Freispruch wäre die Staatsanwaltschaft gezwungen, unschlüssige und widersprüchliche Aussagen der Polizei ZeugInnen nachzuprüfen. Doch dies geschah in der Berufung, die Instanz, in der die Beweislage nochmal kritisch geprüft werden soll, nicht. Alles, was eine einzelne Polizistin gegen Jan aussagte, wurde für wahr befunden, während entlastende Aussagen als Falschaussagen bezeichnet wurden. In der Revision wollte das Oberlandesgericht darauf keinen Verfahrensmängel mehr feststellen. Stattdessen lehnte es diese mit offensichtlichem Unwillen, das Urteil tatsächlich zu überprüfen, ab. Der Prozess ist eine neue Eskalation der jahrelangen Konflikte rund um den Jamnitzer Platz. Die Auseinandersetzung ist Ausdruck der sich seit Jahren verschärfenden Prozesse von Gentrifizierung, Verdrängung und Vertreibung in den Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Hinter dem Konflikt um den Platz steht der Widerspruch zwischen den Interessen der hauptsächlich lohnabhängigen MieterInnen, die den Platz nutzen, und den Interessen von ImmobilieneigentümerInnen sowie der Stadt Nürnberg. EigentümerInnen versuchen, den Platz zu befrieden, um das Viertel attraktiver für weitere Investitionen zu machen. Nun wurde ein Exempel statuiert an zwei Personen. Das soll abschrecken. Stadt und Polizei wollen mit aller Gewalt die Deutungshoheit über den Jamnitzer wiedererlangen. Jans Haftantritt ist am 15. September. Auch wenn die Ablehnung der Revision und die Aussicht auf über ein Jahr Knast für nichts ziemlich düster sind, lassen wir uns von derartigen Urteilen nicht einschüchtern. Sie reihen sich ein in die bundesweite Kriminalisierung und Repression gegen antifaschistische Strukturen. Solidarität war, ist und bleibt unser stärkstes Mittel im Kampf gegen Verfolgung und Willkür. Zu Jans Haftantritt werden wir deshalb eine Kundgebung organisieren und ihn gemeinsam verabschieden. Checkt diesbezüglich also weiterhin alle Kanäle. Außerdem wird es am 16. Oktober in Nürnberg eine bundesweite Großdemo gegen die Jamnitzer Urteile und Repressionen geben. Bleibt auch hier auf dem Laufenden. Auch nach diesem Urteil werden wir weiterhin solidarisch füreinander einstehen. Wir werden nicht aufhören, unsere Empörung und Wut über dieses Skandalurteil Ausdruck zu verleihen. Niemand wird allein gelassen. Freiheit für Jan. Weitere Informationen zum Jamnitzer Prozess und drum um den Platz findet ihr hier auf der suche.blackblocks.org oder redside.tk. Es gibt natürlich auch ein Spendenkonto, wo ihr die Betroffenen finanziell unterstützen könnt. Und zwar könnt ihr eine Spende überweisen an die Rote Hilfe e.V. OG Nürnberg. Das ist die GLS Bank, IBAN.de 85 4306 0967 4007 2383 59 Verwendungszweck Jamnitzer. Soli-Shirts gibt es bei Black Mosquito oder bei Auf der Suche. Und es gibt auch einen Soli-Sampler, findet ihr unter solidarityfromanothergalaxy.bandcamp.com. Alle diese Infos könnt ihr wahrscheinlich auf der suche.blackblocks.org nachlesen. Ja, es wird jetzt auch versucht, vielleicht einen gemeinsamen Anreise, Zugtreffpunkt oder wie auch immer zu organisieren. Also wie gesagt, wollen wir da vielleicht aus Karlsruhe gemeinsam mit euch dort anreisen. Weiteres dazu werdet ihr wahrscheinlich auf annika.noblocks.org finden. So, und da wir ja bei Ist uns wichtig sind, möchten wir euch noch auf ein paar Sachen hinweisen. Und zwar nochmal eine kleine Werbung. Es ist nämlich am nächsten Freitag wieder der Parking Day in Karlsruhe und auch am Lidl-Platz wird es eine kleine Aktion geben, also vielleicht zum Parking Day. Dort werden Parkplätze besetzt und sich angeeignet an diesem Tag und werden für andere Sachen wie für Autos, also für das Parken von Autos benutzt, um darauf hinzuweisen, dass es weniger Autos in der Stadt geben soll. Genau, und zwar wird der Querfunk, also ihr hört uns ja gerade auf dem Querfunk wahrscheinlich oder im Internet, und zwar wird der Querfunk von 12 bis 19 Uhr dort auch einen Stand haben und eine Live-Sendung dazu machen. Kommt vorbei, die letzten paar Jahre war es immer sehr nett. Vielleicht wundert ihr euch, dass wir zwei wichtige Themen diesmal nicht in der Sendung haben, aber wir haben es hier natürlich auf den Schirm, und zwar das Thema Afghanistan, NATO-Abzug, ziemlich hartes Thema, also sehr kompliziert, sehr komplex. Da wurde schon viel drüber geschrieben. Es hat leider diesmal nicht in die Sendung gepasst. Wir werden uns vielleicht nochmal da in der nächsten Sendung mit auseinandersetzen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir hatten ja auch in den letzten Sendungen über die geplanten Proteste zur IAA in München berichtet und auch mobilisiert. Da ist jetzt schon einiges gelaufen, auch einiges an Protesten. Es wurde ziemlich gut gestört, die ganze Pseudo-Future-Auto-Automobil-Messe, Ausstellung wurde gut gestört, so. Und was man aber auch gesehen hat, vielleicht noch kurz so, dass genau das, was alle befürchtet haben, die gegen die neuen Polizeigesetze demonstriert haben, natürlich hat das neue Polizeigesetz in Bayern sofort dort Anwendung gefunden, und die Polizei war ziemlich frech und hat schon im Vorfeld, bevor Aktionen stattgefunden haben oder vor geplanten Aktionen, einfach mal ein paar Leute für ein paar Tage in den Nass gesteckt. Zum Teil sind die Leute wieder rausgekommen und so weiter. Es gab aber auch gegen eigentlich friedliche Demonstrationen, was die Polizei so gerne tut, mit einer fadenscheinigen Begründung der Gefahrenabwehr, Schlagstock- und Pfefferspray-Einsätze. Wie ihr merkt, ja, die neuen Polizeigesetze machen das jetzt legal, obwohl manche Sachen davon vorher noch illegal gewesen wären. Aber bevor ich mich wieder aufrege, war es das mit Ist uns wichtig, und vielleicht, nachdem ich mich wieder mal ein bisschen aufgeregt habe, jetzt ein bisschen gute Musik. Was wollen wir denn spielen? Und zwar hört ihr von Janis Joplin Me and Bobby McGee. Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, that rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, your Bobby, baby, kept me from the world. One day up near Selena Snow, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da da da da da da, la da da da da da da da, Bobby, yeah. La da da da da da. La na na na na, la na na na na, Bobby, yeah, yeah. La na na. So, dann wären wir auch mal wieder am Ende in diesem Monat mit unserer Sendung. Ich hoffe, ihr schaltet uns nächsten Monat wieder ein. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, das ist nämlich der 10. Oktober, wenn ich das richtig sehe. Wieder mit neuen spannenden Themen. Genau, hört einfach wieder rein. Zwischen 18 und 20 Uhr auf 104,8 MHz, dem Freien Radio in Karlsruhe, Querfunk. Oder unter querfunk.de. Und ich freue mich natürlich, dass du mal wieder dabei warst. Ich freue mich natürlich ebenfalls und ich verabschiede mich ganz herzlich von euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, du, findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao. Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Wollt ihr erfahren, wie das mit unserem Praktikanten ausging? Ob er im Studioschrank verhungert ist oder ob er in unserer nächsten Sendung auch wieder auftauchen wird? Dann schaltet ein, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz im Querfunk Radio A. Dort werdet ihr es erfahren.